Das slowakische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne wurde jüngst in Bratislava gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, den Zeitraum vom 11. März bis zum 20. April als Festzeit festzusetzen und in dieser Zeit verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen wie Vorträge und Filmvorführungen zur Würdigung des unvergänglichen revolutionären Lebens und der Verdienste von Genossen Kim Il-sung zu organisieren.